Charles-Henri Sanson stößt in den mangelhaften Konstruktionen immer wieder auf ein zentrales Problem, die Position des Delinquenten. Man zog wohl ganz leicht einen fast entseelten Körper am Galgen hinauf oder flocht ihn aufs Rad, aber etwas ganz anderes ist es, einen Menschen auf seinen Knien ganz fest und unbeweglich in dem Moment zu halten, wenn er den tödlichen Streich empfangen soll. Das Problem, wie einen Menschen in die waagrechte Lage bringen und zugleich unbeweglich halten. Im Herbst und Winter 90 entwickelt sich zwischen Charles-Henri und einem Deutschen namens Schmidt, einem Klavierfabrikanten, aufgrund gemeinsamer musikalischer Interessen und Lust am Musizieren eine bald sehr innige Freundschaft. Sie spielen gemeinsam, der deutsche Schmidt das Klavier, der Henker von Paris Violine oder Violoncello. Am liebsten Gluck. Schmidt ist in Dingen der Mechanik äußerst bewandert und geschickt. Selbstredend erzählt Charles-Henri seinem Freund von den Problemen. So entstand bald eine Art Gewohnheit, die sie scherzhaft den Instrumentenwechsel nennen, nämlich in den musikalischen Pausen den mechanischen Schwierigkeiten der Enthauptungsmaschine etwas Aufmerksamkeit zu schenken. Schmidt bemerkt, wie sehr die Geschichte seinen Freund mürbt. Eines Abends. Sie haben eine Arie aus Orpheus gerade beendet und vor dem Duett aus der Iphigenie in Aulis. Ein kleiner Instrumentenwechsel. Schmidt, ich kann es einfach nicht mehr mit ansehen, wie sie diese Geschichte mitnimmt. Ich glaube. Nimmt einen Bleistift und zeichnet mit ein paar Strichen. Da liegt der Delinquent in voller Körpergröße derartig angebunden auf einem Schaukelbrett, dass, wenn das Brett gekippt wird, der Hals genau da liegt, wo ihn das Fallbeil treffen soll. Der Henker sieht sofort, na klar, das ist die Lösung. Schmidt spürt, von welcher Last er seinen Freund erlöst. Ich, sehen Sie, weil das den Tod, und zwar von einem Mitmenschen, die ganze Geschichte... Mein guter Schmidt, sagt Jean-Henri, und sieht, dass ein Verweilen beim Nutzen der Erfindung dem Freund peinlich wäre. Ein jeder kann sich nach dem Entwurf sehr genau vorstellen und nachvollziehen, wie alles funktioniert. Dr. Guillotin hat die neue Erfindung und wie sie funktioniert so lange nachvollzogen und empfunden. Es ist ein Traum. Das Opfer spürt nichts, so schnell geht es. Der Henker tut nichts und jeder Streich ist gleich. Der Zeuge sieht nur, wie da ein Kopf zu sehen ist und nicht ein Mensch, ein Kopf allein. Ein kurzes Schimmern von Metall, der Kopf, ein Kopf allein, der fällt, als sei das ganz natürlich. Dr. Guillotin ist so von der Begeisterung über den Apparat erfüllt, dass er es kaum erwarten kann, der Nationalversammlung mitzuteilen, dass hier ein neues Zeitalter der Hinrichtung beginnt. Er spürt, wie man nicht spürt. Gleichheit und Brüderlichkeit. In der Sitzung vom 30. April 1791 teilt Dr. Guillotin der Nationalversammlung mit, wie hingerissen er von der Erfindung ist. Wodurch er fast die ganze Sache zu Fall bringt. Er schwärmt, der Delinquent spürt nur noch eine leichte Frische und dann nichts mehr. Die Versammlung kann das natürlich nicht auf Anhieb nachempfinden und lacht, als sei die Sache komisch. Da ruft der Dr. Guillotin in überströmendem Enthusiasmus der Nationalversammlung zu: Meine Herren Abgeordneten, mit dieser Maschine, ob Sie es glauben oder nicht, will ich Ihnen in einem Nu das Haupt von den Schultern nur so herabtanzen lassen. Und Sie werden doch nicht das Geringste davon verspüren. Die Nationalversammlung brach in ein derartiges Gelächter aus, dass man zur Tagesordnung übergehen musste. Die Nationalversammlung tat, was man in solchen Fällen tut. Sie holt zunächst ein Gutachten ein. Beauftragt wird damit Dr. Antoine Louis, Leibarzt von König Louis, und bei Gelegenheit erzählt er ihm davon.